So, liebe Leute, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Frauenpower-Ausgabe des Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was sollte dieses Frauenpower heißen? Heute stelle ich euch eine Gruppe vor, die besteht nur aus Mädchen und sie heißen Les Elles, also Elle ist sie ungefähr, also so sie, aber nicht eine, sondern sie, mehrere oder diese wie diese Mädchen und der Artikel davor, also die, diese oder so, so ähnlich könnte man es übersetzen. Leider gibt es auf Wikipedia keine deutsche Übersetzung davon und sonst habe ich das im Internet auch nicht gefunden. Ich nehme diese Folge jetzt einfach mal vorher auf, denn ich fliege ja in ein paar Stunden nach Japan, mehr als ein paar Stunden, aber auf jeden Fall sehr, sehr bald. Und ich habe noch eine Folge, die ich gerne aufnehmen würde wollen. So habt ihr was zu hören, während ich in Japan bin. Gut, das ist zwar ein bisschen Mogeln, aber ich sage es euch, daher ist es nicht wirklich Mogeln. Also diese Folgen, die ihr jetzt gerade hört, die wurden schon vorher aufgenommen. Und während ihr das hört, ist zwischen euch und mir ungefähr 8 Stunden Unterschied. Ich bin 8 Stunden voraus, da ich in Japan sein werde. Also, ich bin schon super aufgeregt. Ich weiß nicht, ob man das an meiner Stimme hören kann. Ich habe mir auch vorgenommen, mein iPod mitzunehmen. Ich habe mehrere Folgen von Schlaflos in München nicht gehört, damit ich die in Japan hören kann, wenn ich mal frei habe. Und ich kann dann auch Sim auf Weltreise Fotos aufnehmen. Das finde ich toll. Für all die, die nicht wissen, wovon ich rede, einfach mal schlaflosinmünchen.com aufsuchen oder Annik Rubens und dann Blog oder Facebook oder was auch immer und dann euch da ein bisschen reinklicken, durchklicken, durchstöbern und durchschmökern und dann wisst ihr, wovon ich rede. Auf jeden Fall, ich habe hier mein Ticket vor mir und ich finde das super lustig, wie scheiße das organisiert ist. Ja, Entschuldigung für das Wort. Auf jeden Fall, ich fliege von Sarajevo. So, ich muss erstmal von Paris nach Sarajevo kommen. Gut, einmal in Sarajevo angekommen, habe ich ungefähr 2 Tage Ruhe. Da mache ich nicht so viel, obwohl ich denke, das wird alles bis auf ruhig, Familie besuchen und sowas. Danach geht's von Sarajevo um 16.15 Uhr der europäischen Zeit, fliege ich nach Istanbul, das ist ungefähr 2 Stunden, also 19.25 Uhr bin ich in Istanbul und habe dann bis 11:30 Zeit, um, ich habe keine Ahnung, was in Istanbul zu machen. Ich glaube nicht, dass ich den Flughafen verlassen werde, denn das geht immer schief. Insbesondere, man hat zwar 4 Stunden, aber trotzdem, sowas sollte man dann doch sein lassen, finde ich zumindest. Also werde ich da alles durchlesen, was es in dem Buchshop gibt, wahrscheinlich, ohne es zu bezahlen, mich anmotzen zu lassen. Und dann, endlich, um 11:30 geht's weiter nach Osaka. Übrigens, falls ihr es nicht wusstet, in Sarajevo heißt der Flughafen Butmir. In Istanbul heißt er Atatürk und in Osaka heißt er Kansa 1. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, hätte mich vielleicht ein bisschen vorher informieren sollen. Naja, auf jeden Fall. Von Istanbul nach Osaka habe ich 11 Stunden Zeit, um im Flugzeug Champagner zu schlürfen und keine Ahnung, komische Filme zu gucken. Ich habe keine Ahnung, was man 11 Stunden lang in einem Flugzeug machen kann. Auf jeden Fall, das Schlimmste ist, ich nehme keinen Computer mit. Ich habe es mir vorgenommen. So bringe ich vielleicht, keine Ahnung, einen Comic raus oder so. Werden wir ja sehen. Das geht ja aber noch alles, also bis dahin. Von Osaka fahren wir dann nach Fukuoka oder so. Oder nein, erstmal nach Kyoto und dann nach Fukuoka. Naja, ich will euch nicht langweilen mit den ganzen Namen, die ihr euch nicht merken könnt, falls ihr nicht schon mal da wart. Ich habe viele Probleme, es zu merken, daher bemerke ich das. Nein, das Lustige ist, auf der Rückreise fliege ich von einem japanischen Städtchen ins andere, also von Fukuoka nach Osaka. Das ist ungefähr 1 Stunde entfernt mit Flugzeug. Und um 13.25 Uhr örtlicher japanischer Zeit bin ich dann dort. Und ratet mal, wann ich dann meinen Flieger nach Istanbul habe. Genau, 12 Stunden später. Um 23:30 in der Nacht, örtlicher Zeit, also japanischer Zeit, fliege ich nach Istanbul und bin dann irgendwann mal vor 6 Uhr in Istanbul und warte dann bis 10 Uhr, bis ich wieder nach Sarajevo fahren kann, beziehungsweise fliegen kann. Das wird super lustig werden. Also ich freue mich super auf die Reise, weniger auf, also auf den reisebezogenen Teil, beziehungsweise da, wo ich hin und zurück und sowas hin und her pendle. Auf jeden Fall, ich bedanke mich ganz herzlich bei der japanischen Foundation, die das Ganze sponsoriert. Denn ja, ich glaube nicht, dass ich es mir leisten könnte, nach Japan zu fahren. Oder ich könnte es eigentlich schon, aber dann müsste ich auf sehr viele Sachen verzichten, wie das Autofahren. Denn das Benzin wird ja auch immer teurer. Gut, jetzt habe ich genug gemeckert. Stellen wir euch mal Lesel vor, also eine musikalische Gruppe, eine Frauenpower-Gruppe, die seit 92 existiert. Sie machen einen französischen, also das heißt französischer Punk, Punk-Gesang oder so, wobei ich empfinde das nicht wirklich als Punk. Überhaupt, wenn man eine Harmonika drin hat und nicht eine Mundharmonika, sondern so ein Akkordeon, dann ist das für mich kein Punk. Entschuldigung. Auf jeden Fall, ich finde die Gruppe lustig, sollten vorgestellt werden. Ich gebe auf meiner Seite natürlich, also auf meinem Blog natürlich, den Link zu der französischen Wikipedia-Seite und zu deren MySpace. Die Gruppe stammt aus einem Örtchen, das heißt, ja, es ist nicht Cannes, obwohl es fast ähnlich geschrieben wird. Es ist Con oder so ähnlich. Ich bin sehr, sehr schlecht im Aussprechen dieses Örtchens, wobei da war ich schon. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert oder ob ich die Folge überhaupt gemacht habe, wo ich mal in einem Kloster für 2 Tage für die offenen Türen des Klosters Kekse und Plätzchen und sowas verkauft hatte im Kloster. Das war im selben Ort und das befindet sich in der Normandie. Und wenn man es nicht richtig ausspricht, also Con, Con, quelque chose comme ça, dann kann es klingen wie Con. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr den Unterschied herausgehört habt oder ob es überhaupt einen gibt, aber Con würde sowas wie Idiot heißen oder noch viel schlimmer. Ich will jetzt hier nicht fluchen, denn ich bin eigentlich guter Laune. Also ich gebe euch jetzt einfach mal eine Hörprobe und das war's dann von mir und ich sage Sayonara, natürlich. Üben. Also, hier sind Lesel, also diese oder so. Und erstmal, ich hoffe, dass mein YouTube funktioniert, denn ich spiele euch wieder per YouTube vor. Also viel Spaß damit. Und das Lied übrigens heißt Frau als Heimat. Seltsames Lied. Il y a des beaux steaks chez le cordonnier.